Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus führte die südkoreanische Organisation Landesaktion für die Annullierung der Südkorea-Japan-Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee und deren gerechte Lösung am 28. Juni in der Umgebung vom Blauen Haus in Seoul eine Demonstration gegen die genannte Vereinbarung durch.